Viertens, das Rätsel des gänzlichen Mangels weltlicher Register und Archive. Während dem Überlieferungsbefund nach die römische Kurie seit den frühesten Zeiten sowohl Register führte als auch Archive anlegte, während sogar alle geistlichen Anstalten überhaupt seit alters her wenigstens Archive besaßen, konnten sich angeblich die weltlichen, insbesondere die deutschen Herrscher, erst ganz spät von der Wichtigkeit, ja Unerlässlichkeit dieser Verwaltungseinrichtungen überzeugen. Von Anläufen seit dem 13. Jahrhundert abgesehen, wurden erst in der Kanzlei Heinrichs des VII. Register geführt. Auch die Historiker müssen zugeben, dass solcher Umstand höchst befremdet, aber sie wissen sich zu trösten, denn die Geschichte beweist halt, dass es so war. Der Überlieferung muss man vertrauen, versichern uns die Fachleute. Wohin sollten wir kommen, wenn wir zu zweifeln anfingen? Leider gibt es nun Menschen, auch ich gehöre zu ihnen, die in der papiernen Überlieferung durchaus keine Glaubenssätze erblicken, die nicht bezweifelt werden dürfen. Schließlich ist ja auch die Vernunft deshalb auf der Welt, damit sie angewandt werde. Wenden wir sie demnach getrost einmal auf den hier zur Diskussion stehenden Befund an. Da ist eins sicher: Wenn die weltlichen Fürsten fast alle mittelalterlichen Jahrhunderte hindurch die für eine geordnete Verwaltung ganz unentbehrliche Registerführung und Einrichtung von Archiven gleichsam grundsätzlich außer Acht ließen, so würde das bedeuten, diese Könige sind allesamt geistesbeschränkt gewesen. Der große Gegner, die Kurie, pflegte ja diese nützlichen Einrichtungen seit alters her und nicht aus Zeitvertreib, sondern um den Königen mit solchen Waffen dauernd schwere Wunden zu schlagen. Wenn die Könige und Kaiser solche Hiebe niemals parierten, so können wir nicht anders, wir müssen sie für kindische Toren und Flachköpfe erklären. Nach allem, was uns die Geschichte aber sonst von diesen Herrschern meldet, waren es durchaus keine Dummköpfe. Die Tatsachen der Überlieferung widersprechen sich hier. In seiner Kritik hat mir Heimpel auch vorgehalten, dass weltliche Register und Archive nicht vorhanden gewesen seien, ist nicht richtig. Wir kennen Fragmente der Register Friedrichs II., Heinrichs des VII., Ludwigs des Bayern, Karl des IV. Und so weiter. Mancher Leser hat Bass gestaunt, als er diesen Satz in seiner vernichtenden Durchschlagskraft las. Dieser Heimpelsche Kunstsatz kann nämlich so aufgefasst werden: Ich hätte mal wieder mit meiner Behauptung des gänzlichen Mangels weltlicher Register und Archive den sattsam bekannten Unsinn in die Welt gesetzt. Nun habe ich, was auch Heimpel zugibt, gar nicht geleugnet, dass tatsächlich im Ausgange des Mittelalters auch weltliche Register geführt sind. Worauf ich aber mit Nachdruck hinwies und worauf es ankommt, unser viertes Welträtsel nämlich lautet: Wie konnte es geschehen, dass die Kurie schon so frühzeitig, die weltlichen Herrscher aber erst so spät die ungeheure Wichtigkeit der Registerführung begriffen haben? Das Problem lautet: Wie kommt es, dass wir vor dem Jahre 1240 in der Reichskanzlei erst im 14. Jahrhundert nichts von weltlicher Registerführung hören, während die Kurie bereits jahrhundertelang diesen unentbehrlichen Verwaltungsbrauch pflegte? Über dieses Welträtsel hätte Heimpel das erlösende Wort verlauten lassen sollen. Er nimmt tatsächlich einen Anlauf zur Lösung, aber siehe da, wieder einmal missglückt das Vorhaben. Mit federnden Schritten setzt er zum Sprung über die Latte der Kritik wie folgt an: Die Laien, also hier die Könige, waren trotz aller ritterlichen Kultur größtenteils Analphabeten. Nun, meinetwegen sollen sie, was aber gar nicht stimmt, bei ihrer ritterlichen Kultur Analphabeten gewesen sein. Aber nun Achtung, wie sollten denn die Könige etwa die Register selber schreiben? Hatten sie nicht für diesen Zweck ihre hochgebildeten geistlichen Kanzler und Notare? Mein Kritiker sogar kann dies nicht bezweifeln. Und damit springt er nicht über, sondern gegen die Latte. Ein Wort nur von so einem analphabetischen König legt mir ein Register an. wie es die Kurie tut. Und schon wurden auch in Deutschland genau wie in Rom frühzeitige Registerbücher geführt. Wodurch also offenkundig wird, auch in dieser kritischen Kategorie hat mein Kritiker nur einen Schlag ins Wasser geführt. Fünftens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen Chronisten, Nekrologien und Registerschreiber. Wenn, woran bereits gar kein Zweifel mehr bestehen kann, eine universale Geschichtsfälschung stattgefunden hat, so muss selbstverständlich außer der urkundlichen auch die literarische Reihe der mittelalterlichen Quellen von Grund auf gefälscht sein. Dann muss also auch der Bestand dieser literarischen Quellengattung, der Chroniken, gewisse charakteristische Merkmale aufweisen, die die künstliche Geburt verraten. Das ist im hervorragenden Maße der Fall. Solche in Frage kommenden verräterischen Merkzeichen bestehen zum Beispiel in Widersprüchen der Quellen untereinander, und zwar in bewusst angelegten, absichtlichen Widersprüchen. Beispiele dieser Taktik habe ich in der Fälschung der deutschen Geschichte zur Genüge angeführt. Die herkömmliche Kritik freilich erblickt in solchen Verstößen und Widersprüchen ohne Argwohn lediglich leicht entschuldbare Irrtümer und Versehen, die der Flüchtigkeit und Gedankenlosigkeit der Chronisten zur Last zu legen wären. Solche Erklärung klingt in ihrer unbestimmten Allgemeinheit durchaus annehmbar, und es fällt mir nicht ein, von mittelalterlichen Chronisten zu verlangen, dass sie sich niemals irren oder niemals nachlässig arbeiten sollen. Irren war auch im Mittelalter recht menschlich. Nehmen wir nun aber die einzelnen Irrtumsfälle unter die kritische Lupe, so machen wir fast ausnahmslos die überraschende Entdeckung, dass gar kein Irrtum und Versehen vorliegt, sondern der Chronist mit voller Absicht Widersprechendes und anscheinend sogar Unsinniges berichtet.